mich, wenn du Hustler siehst. Du siehst diesen jungen Türken, wenn du Bastard fließt. Blaulicht im Dunkeln und du Asthma kriegst. Außer Atem bis weiter rennst und den Asphalt riechst. Komm, du siehst mich, wenn du Beef mit deinen Freunden hast. Nicht mehr schläfst, weil du Beef mit deinen Träumen hast. Du siehst mich, wenn du rausgehst und Stress machst. Dein Traum lebst und Fans hast, deine Frau liebst und Geld machst. Du alleine bist, weil jede Bitch dich verpisst. Deine Frau dich verlässt, weil du bist, wie du bist. Du siehst mich, wenn dir jeder was erzählen will. Du dich ihnen mitteilst und niemand dich verstehen will. Du siehst mich, wenn du Kämpfer bist. Kaum ein Vertrauensbücher liest und Denker bist. Du siehst mich. Geh raus und mal ein Silberpiece. Du am Bahnhof stehst, Trains guckst und die Bilder liebst. Du siehst mich, wenn du weißt, dass Gott dich sieht. Jeder Mensch dich hasst, doch weiß, dass Gott dich liebt. Weiß, dass dein Block dich liebt. Weiß, dass der Pott dich liebt. Und jeder dumme, hatende Schmock dich sieht. Du siehst mich überall. Wasser, Erde, Leben, Tod, überall. Welt. Du siehst mich überall. Halt deine Augen auf, ich bin überall. Komm. Du siehst mich überall, Wasser, Erde, Leben, Tod, überall, Welt. Du siehst mich überall, halt deine Augen auf, ich bin überall, komm. Du siehst mich, wenn du Bad Religion hörst, broke bist und rumläufst wie Punks in zerrissenen Shirts. Wenn du denkst, yo, wir leben krass, dein Maul zu weit aufreißt und dann Angst um dein Leben hast. Wenn du denkst, dir kann nichts passieren und dich plötzlich vier Typen wie ne Bitch kastrieren. Du siehst mich. Wenn du gut in der Uni bist und denkst, dass bald dein Gesicht auf nem Huni ist. Deine Liebe unermesslich ist und dein Hass dich zu nem Tier macht. Die Gier macht dich hässlich, Bitch. Wenn du denkst, du bist Gangster und so und du Welle machst mit deinem Eis, Cash und den Hoes. Du siehst mich. Wenn du glaubst, dass du hart bist, dich für den Besten hältst, glaubst, dass du chartest. Du siehst mich, wenn du Groupies fixst. Wenn du deine Frau betrügst und dir denkst, Mann, es tut dir nichts. Wenn du denkst, du bist Gada und Pimp und nicht merkst, was für ein Unheil das Para dir bringt. Du siehst mich, wenn deine Eltern sich Sorgen um dich machen, du Bullen hast und nicht weißt, was sie morgen machen. Du siehst mich überall, Wasser, Erde, Leben, Tod, überall, Welt. Du siehst mich überall, halt deine Augen auf, ich bin überall, komm. Du siehst mich überall, Wasser, Erde, Leben, Tod, überall, Welt. Überall, halt deine Augen auf, ich bin überall. Du siehst mich, wenn du denkst, du bist was und sitzt oder endlos zitterst und schwitzt. Wenn du denkst, dein Shit klappt und willst, dass du nicht verbitterst. Wenn du deutsche Gangster-Rapper lächerlich findest, bei Streit auch mal nachgeben kannst und mit nem Lächeln verschwindest. Du siehst mich, wenn du tagst und dich fragst, wofür. Wenn du Trains bombst, jeden Tag fragst, wofür. Wenn du auch deinen Feinden die Hand gibst, dein Hass nicht zeigst, mit dir selbst im Reinen bist und Hustler bleibst. Du siehst mich, wenn du verabscheust, wie Freunde werden. Wie im Fernsehen reihenweise Leute sterben. Du siehst mich, wenn du denkst, Mann, ich kann nicht mehr. Schmerzen dich begleiten und diese schweren Zeiten an dir zehren. Du siehst mich, wenn du blind bist. Man von dir erwartet, erwachsen zu sein, doch du Kind bist. Wenn du nichts mehr empfindest, wenn du enttäuscht worden bist und du denkst, dass du hin bist. Du siehst mich überall, Wasser, Erde, Leben, Tod, überall, Welt. Du siehst mich überall, halt deine Augen auf, ich bin überall, komm. Du siehst mich überall, Wasser, Erde, Leben, Tod, überall, Welt. Du siehst mich überall, halt deine Augen auf, ich bin überall, komm.